Das ist eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Deutschland, der Max ist uns frei, wir haben das Gewalt, so können wir es haben. Da war nicht vor, und war nicht zu klagen. Jahrelang haben wir zerstört, habt ihr nichts dazu gelernt. Und am Joch den Zirkel und Hammer, doch wir stehen immer noch Kreuz und am Banner. Sei euch geschworen, das ist ein Versprechen. Eure Schandtaten, die werden wir rächen. Kommen Zwangsausweisung, alle mit Zeichen der Roten Schäden. Lasst ihr nicht von ihnen lenken, lernt euren Weg zu gehen. Das ist ein Versprechen. Eure Schandtaten, die werden wir rächen. Zeigt niemand, was damals geschah im Regime der roten Kommunisten. Schau, setzt euch zu Wehr, Tag zu Tag, kämpft gegen die Ratten, ja für ein Jahr. Euch geschworen, das ist ein Versprechen. Eure Schandtaten, die werden wir rächen. Doch eins euch geschworen, das ist ein Versprechen. Eure Schandtaten, die werden wir rächen. Doch ein Zeug geschwor, das ist ein Versprechen. Eure Schandtaten, die werden wir rächen. Doch ein Zeug geschwor, das ist ein Versprechen. Eure Schandtaten, die werden wir rächen. Ja, ja, ja, doch ein Zeug geschwor. Das ist ein Versprechen. Eure Schandtaten, die werden wir rächen.